unser Unterricht, barakallahu fikum, min subul salam. Und heute mache ich nur bis Isha und danach, inshallah, kommt Abu Jamal und er macht weiter mit euch. Inshallah, wenn er kommt. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, بارك الله فيكم. Und wir machen weiter bei Ibn Ta'ala mit dem Buch von Fasten. Und wir waren bei Hadith 612 von Subul al-Salam, die Erklärung von Bulug al-Marad. Inshallah, nutabi' barakallahu fikum fi kitab al-Siyam min Subul al-Salam al-Musila ila Bulug al-Marad. Wa kunna in al-Hadith al-Thani Ashar ba'da al-Sitmi'ah. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم. السحور بارك الله فيكم هو أي شيء يأخذه الإنسان ولو جرعة ماء يتجرعها الإنسان أي يشربها يستعد بها للصيام وتكون قبل الفجر من تبدأ من بعد الإفطار إلى صلاة الصبح إلى قبل صلاة الصبح. فإذا استيقظ الإنسان وأكل ولو تمرة أو شرب ماء فقد تسحر وفيها النية, يعني ما يقول والله أنا أريد أن أتسحر أو كذا, إنما بالسحور تتم نية الصيام. يعني إنسان استيقظ في الليل, ليش استيقظ؟ قال حتى أشرب ماء أتسحر. طيب ليش تسحر الإنسان؟ حتى يصوم, فيكفي بذلك. الإمام أحمد زاد فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين, يعني الله يبارك على الذي يتسحر والملائكة تدعو للذي يتسحر. وبارك الله فيكم الأمر هنا للندب, الأمر هنا ندب وليس للوجوب, يعني السحور مندوب مستحب وليس واجبا. وروى الإمام مسلم كذلك فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور أو أكلة السحر, يعني الفرق بين صيام المسلم وصيام غير المسلم السحور. الإنسان يقوم يتسحر ولو يعني مثلا صلاة الصبح تدخل الساعة 5, أنت تستيقظ الساعة 4:55 فقط تشرب شربة ماء بنية أنه سحور, فهذا يبارك الله سبحانه وتعالى عليك وتدعو لك الملائكة ولا يزال الناس بخير إن عجلوا الفطرة وأخروا السحر, إن أخروا السحور كل ما تأخر أفضل إلى قبل دخول وقت الفجر. أنس رضوان الله عليه überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, nehmt zu euch Mahlzeit von As-Suhur, nämlich As-Suhur ist mit Segen verbunden oder gesegnet. Das war Al-Bukhari Muslim. As-Suhur, natürlich auf Deutsch, wenn du jetzt das erklären willst, übersetzen willst, es gibt kein Wort auf Deutsch, weil das nicht bekannt ist. Deshalb nehmen wir das Wort Suhur. Suhur, das ist diese Mahlzeit. Entweder essen oder etwas trinken, ein Dattel oder ein Schluck Wasser, was man in der Nacht in Ramadan zu sich nimmt, da hat man sich auf Fasten vorbereitet. Und die Zeit von Suhur ist nach dem Fastenbrechen bis vor dem Frühlicht, bis vor Morgendämmerung, bis vor der Zeit von Frühgebetes, wenn das anfängt, bis zu dieser Zeit. Und wenn man aufsteht, nimmt man ein Schluck Wasser oder isst man Dattel, dann ist das die Absicht für das Fasten für den kommenden Tag. Und natürlich, da hat man auch Suhur. Wie wichtig ist Suhur? Al-Imam Ahmed hat das weiter überliefert. Er sagte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, verlass das nicht. Das wird das Mann Suhur. Verlass das nicht. Wenn auch einer von euch einen Schluck Wasser zu sich nimmt, nämlich Allah und seine Engel, Allah und seine Engel segnen diejenigen, die Suhur zu sich nehmen. Allah segnet sie und die Engel bitten um Segen für sie. Und auch, barakallahu fikum, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, das ist ein Sahih Muslim, der Unterschied zwischen unserem Fasten und Fasten von den Leuten der Schrift ist diese Mahlzeit von As-Suhur. Suhur ist nicht Pflicht, aber empfehlenswert. Und wenn man das macht, dann ist das mit Segen verbunden. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, die Leute sind noch auf dem guten Weg, solange sie sich bei Fastenbrechen beeilen und bei Suhur verspäten, bedeutet bis vor Morgendämmerung oder bis vor Frühlicht, bis vor der Zeit, Anfangszeit von Frühgebet. Und das war, glaube ich, das ist auch mit Prüfung verbunden. Ja, eine Person steht auf in der Nacht, damit man einen Schluck Wasser nimmt. Ich habe Beispiel gegeben, 5 Uhr früh fängt Frühgebet an, die Zeit. Du stehst auf, 5 Minuten vor 5 und du nimmst Schluck Wasser, dann hast du Suhur gemacht und dann ist es mit Segen verbunden. وعن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه 5 وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وهو ضعيف ولكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسوات من ماء أي هذا من فعله وليس من قوله صلى الله عليه وسلم لاحظوا دقة أهل العلم بارك الله فيكم في هذه المسائل هنا قال إذا أفطر فليفطر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله بارك الله فيكم حديث 36 سلمان بن عامر الضبي berichtet dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hätte gesagt wenn jemand von euch Fasten bricht dann bricht man Fasten mit Datteln. Wenn man kein Dattel findet, dann Wasser. Nämlich das Wasser ist rein. Die 5 haben das überliefert und Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban und Al-Hakim. Aber diese Überlieferung so ist schwach. Aber bei At-Tirmidhi von Anas, Radwanallahi und An-Nasai von Anas, dass der Prophet Muhammad s.a.w. als er Fasten gebrochen hat, sallallahu alaihi wasallam. Er hat erstmal Ratbat genommen. Ratbat, das ist die Phase, die vor Datteln ist. Das ist, barakallahu fikum, diese weiche Dattel. Weich, die sind noch weich. Wenn er kein Ratbat oder Ratibat gefunden hat, dann hat er Datteln genommen. Wenn er kein Dattel gefunden hat, dann hat er Schlucke von Wasser genommen, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist Barakallahu fikum in Sahih al-Tirmidhi. Das heißt, man sollte so anfangen als Sunnah. Und schaut mal, wie die Gelehrten präzise sind und konkret sind. Die Überlieferung, dass der Prophet das gesagt hat, ist schwach. Aber die Überlieferung, dass der Prophet gemacht hat, ist authentisch. Deshalb sollte man im Islam sehr präzise sein. Sagen ist anders als tun. Obwohl beide Sunna sind. Aber schaut mal unsere Gelehrten, wie sie vertrauenswürdig waren und sind in diesem Sinne. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله فقال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه. الوصال بارك الله فيكم الوصال هو أن يواصل بين اليومين لا يفطر يعني بدأ الإفطار بدأ الصيام اليوم فواصل وقت الإفطار فما يفطر ويتم الصيام إلى اليوم التالي. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهى عن الوصال فقالوا أنت تواصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل ولا يشرب أياما فقال من منكم وأيكم مثلي أنتم لستم مثلي أنا الله سبحانه وتعالى يطعمني ويسقيني. النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يجعله ما يجوع ولا يعطش فليس مثلكم أنا إلا أبوا فواصل بهم فرأوا الهلال فالمنكر لهم أي الذي يعني يلومهم الحديث دليل على تحريم الوصال لأنه الأصل في النهي ولكن أبيح الوصال إلى السحور لحديث أبي سعيد فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر يعني أكثر شيء إلى السحور ولكن هناك من أهل العلم يقول هذا يكره إلا على القوي إلا للقوي. ومن حديث أخرجه أبو داود رضوان الله عليه عن أحد الصحابة رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه فإسناده صحيح. وكذلك بارك الله فيكم هناك حديث ولكنه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ولكن ليس بالعزيمة يعني لم يعزم على أصحابه. وطبعا الأصل أن الصيام ما يكون بالليل الصيام ما يكون بالليل والمستحب أن يعجل بالفطر المستحب أن يعجل بالفطر لكن ما ذكرنا يقول بعض أهل العلم إلا القوي فلا بأس ولكن أكثر شيء إلى السحر وليس بعده وليس دائما ليس دائما. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي يعني ما في أحد مثلي يطعمني ويسقيني هنا الله يعني يطعمني ويسقيني، قيل هو على حقيقته، الله سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه. وقال بعض أهل العلم أنه ليس على حقيقته، يعني ليس يطعمني ويسقيني بمعنى أنه في أكل وشراب لي، وإنما المراد به الله يغذيه من المعارف ومن لذة المناجات والشوق إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يفكر بالطعام والشراب. فالصحيح بارك الله فيكم أن الوصالة يحرم على بعض الناس ويكره لبعض الناس ويباح وليس دائما للقوي، فقط إلى السحر وليس أكثر. والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. حديث 640 أبو هريرة رضي الله عليه ذاكت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هات فبوتن zwei Tage hintereinander zu fasten. Das heißt Al-Wisal. Al-Wisal heißt, dass man einen Tag fastet und dann beim Sonnenuntergang nicht fasten bricht, sondern weiter fastet. Weiter. Der Prophet hat das verboten. Dann kam ein Mann von Muslimin und der sagte ihm, oh Prophet, aber du fastest mehrere Tage hintereinander, ohne dass du das Fasten brichst. Der Prophet sagte, und wer ist mit mir, wer ist euch wie ich? Allah gibt mir, Allah speist mir und gibt mir zum Trinken. Dann wollten die Sahaba unbedingt mehrere Tage hintereinander fasten. Dann hat der Prophet Muhammad sallam einen Tag und dann noch zwei, einen Tag, dann zwei Tage mit ihnen weiter gefastet. Und dann haben sie den Mond, Neumond gesehen, dann hat er nicht mehr gefastet. Und der Prophet Muhammad sallam sagte, käme Al-Hilal nicht jetzt, hätte ich mit euch weiter, oder würde ich mit euch weitermachen. Aber er hat das so in einer Art und Weise gemacht, als eine Person, die sie tadelt, weil sie das nicht verlassen wollten, dass sie zwei Tage oder drei Tage hintereinander fasten. Das war Al-Bukhari Muslim. Barakallahu fikum, eigentlich dieses Hadith ist der Beweis, dass man keine zwei Tage hintereinander fasten sollte. Aber es gibt eine Überlieferung, die ist authentisch, und zwar wer unbedingt dann weiter fasten will, dann kann man nur bis in der Nacht fasten und nicht mehr, bis Suhur und nicht mehr. Manche Gelehrten sagen, das Hadith ist Beweis, es ist verboten, weiter zu fasten. Andere sagen, da kann man nicht verbieten, sondern da sagt man, das ist unerwünscht. Unerwünscht. Weil es ein Hadith gibt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Hijama und Al-Muwasala verboten hat, aber nicht klar, nicht deutlich. Also deshalb sagen manche Gelehrten, es ist unerwünscht. Wünscht bei Fasten. Und warakallahu fikum noch, es gibt die Überlieferung, dass der Unterschied zwischen unserem Fasten und Fasten von Leuten der Schrift ist, dass wir uns beeilen bei Fasten brechen. Aber hier, es gibt kein Beeilen bei Fasten brechen. Deshalb machen die Gelehrten detaillierte Erklärung und sagen, wenn eine Person stark ist und er fühlt sich, dass er nicht gefastet hat, dann kann er bis in der Nacht weiter fasten. Und bei anderen, die dürfen das nicht machen, wenn das sehr schwer für sie wird. Und da sollte man das nicht immer tun. Ab und zu okay, aber nicht immer. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihnen erlaubt hat, zwei Tage zu fasten. Aber nicht Tage, was erlaubt ist, sondern barakallahu fikum, weil am Ende des Hadithes steht, der Prophet hat sie kritisiert für ihre Haltung. Deshalb nur bis in der Nacht. Und es gibt in diesem Hadith, dass der Prophet sagte, wer ist wie ich von euch? Allah gibt mir zum Speisen, zum Trinken. Was bedeutet das zum Speisen, zum Trinken? Das bekommt er Essen von Jannah? Manche Gelehrten sagen, ja, der bekommt Essen, sallallahu alaihi wa sallam, von Allah subhanahu wa ta'ala. Andere sagen, diese Bedeutung ist was anderes. Das bedeutet, durch das Wissen und durch Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala und durch was er von Ruhe im Herzen bekommt, sallallahu alaihi wa sallam, von Allah subhanahu wa ta'ala, dann denkt er überhaupt nicht an Essen, an Trinken. Und der ist satt. Und er hat keinen Durst. Sallallahu alaihi wa sallam. Und Allah schützt ihn. Man sollte sich beim Fasten beeilen und Fasten brechen ist, wenn die Sonne untergegangen ist. Aber wenn man sehr stark ist, da macht man bis in der Nacht okay, aber ab und zu und nicht immer. Und nicht immer. Allah Ta'ala ala wa. وعنه كذلك رضي الله عليه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع شرابه وطعامه رواه البخاري وأبو داود. قول الزور الكذب. كل واحد زور والعياذ بالله يكذب. والجهل أي السفه. فلا يريد الله منه أن يترك شرابه وطعامه. والحديث دليل على تحريم الكذب والعمل به وتحريم السفه والجهل على الصائم. وهو محرمان على غير الصائم ولكن يزيد تأكيدا هذا الأمر أثناء الصيام. وهنا المعنى أن هذه المعاصي كبيرة ويجب الإنسان يبتعد عنها. هنا ما معنى قوله ليس ما معنى قوله ليس لله حاجة في أن يدع شرابه وطعامه؟ هل يعني أنه إذا كذب أو سفه معناته الصيام باطل؟ لا، وإنما أجر الصيام ينقص، والله تعالى على وعلم. والإنسان بارك الله فيكم أثناء الصوم يبتعد عن كل شيء من المحرمات ومن السفه والجهل، نسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. أبو هريرة hat auch berichtet, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, wer das falsche Zeugnis lügen nicht verlässt und wer das Abscheuliche, das Schlechte nicht verlässt, dann braucht Allah subhanahu wa ta'ala sein Verzicht auf Essen und Trinken nicht. Allah braucht nicht sein Verzicht auf Essen und Trinken. Das bei Bukhari und Abu Dawud. Das wird, wer das Lügen nicht verlässt und wer das Abscheuliche, das Schlechte nicht verlässt, warum fastet diese Person dann? Es fastet nur, Essen zu verlassen, Trinken zu verlassen? Nein, Fasten ist mehr. So sollte man alle Sünden verlassen. Sowieso außerhalb des Fastens. Aber mit Fasten ist das deutlicher. Weil man fastet für Allah subhanahu wa ta'ala und man fastet normalerweise, man verlässt, was halal ist beim Fasten. Dann bei Haram ist es klarer beim Fasten. Was bedeutet aber, Allah braucht nicht sein Verzicht auf Essen trinken. Das heißt, der Lohn von demjenigen, der Lohn des Fastens von demjenigen, der schlecht macht während Fasten oder lügt, ist weniger geworden. Und es kann sein, dass diese Person ohne Lohn am Ende gefastet hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb sollte man barakallahu fikum aufpassen. Und wir kennen das Hadith, wenn ein Fastender fastet und jemand sagt ihm, beschimpft ihn oder macht ihm etwas Schlechtes, der sagt, ich faste, ich faste. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. الحديث متفق عليه، وفي رواية أخرى في رمضان. الحديث فيه جواز التقبيل والمباشرة للمرأة، ولكن الاحتراز واجب لقولها رضوان الله عليها: ولكنه كان أملككم لإربه. أي أنه بارك الله فيكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك نفسه. أما الإنسان لا يعلم أن الشهوة عنده لن يتوقف، يعني الشهوة هذه ستدفعه إلى جماع زوجته، التقبيل والمباشرة، فهذا ما يجوز له أن يقبل ويباشر، لأنه بارك الله فيكم سيؤدي ذلك إلى الجماع وإلى إفساد الصوم. ثم مسألة أخرى، هنا عائشة رضي الله عليها سئلت: أيباشر الصائم؟ قالت: لا. فسئلت: أليس رسول الله كان يباشر وهو صائم؟ قالت: إنه كان أملككم لإرتبه. وهي رضوان الله عليها عالمة فاهمة، يعني الذي يملك إربه، الذي يملك نفسه يباشر. ما معنى المباشرة؟ المباشرة أن الرجل يعني يبدأ بمقدمات الجماع مع زوجته ويصل فيها إلى ما قبل الجماع. هذا معنى مباشر. لا شك أنه في شهوة هنا، لا شك في شهوة، ولا شك في هنا أيضا بارك الله فيكم تقبيل. فذلك قالت المالكية بالنسبة لتقبيل الصائم والمباشر، قالوا أنه مكروه مطلقا، مكروه. أما القول الثاني لبعض أهل العلم أنه حرام لا يجوز، والثالث أنه مباح، والرابع التفصيل، فقالوا يكره للشاب ويباح للشيخ. واستدلوا أن بحديث ابن عباس رضي الله عليه أنه أتاه صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مباشرة الصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله عنها فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. جاء شاب قال له لا، جاء شيخ كبير فأجاز. والخامس أن من ملك نفسه جاز له وإلا فلا، وهو مروي عن الشافعي، واستدل له بحديث عمر بن أبي سلمة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أمه أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: إني أخشاكم لله. فدل على أنه لا فرق بين الشاب والشيخ، وإلا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة. فالإباحة أقوى، فالإباحة بارك الله فيكم أقوى. ويدل لذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عمر بن الخطاب قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، فقبلت وأنا صائم، رحمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله: ففيما؟ اختلف أهل العلم إذا قبل وباشر فأنزل أو أمزى. الإنزال هو الإنزال المني، والمذي هو الذي يكون عند الإثارة. فمنهم من أهل العلم من يقول يقضي، من أهل العلم يقول ما لا قضاء عليه، ومنهم قال يقضي احتياطا. والمؤلف رحمه الله ذكر نبه لمسألة، قالت عائشة وهو صائم لا يدل أنه قبلها وهي صائمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه، إذا كان يملك نفسه، طيب إذا هي المرأة ما تملك نفسها، فالإنسان كان يملك نفسه ولكن المرأة ما تملك نفسها، كيف يفعل؟ فهنا يحتاط، لأنه هي ما تملك نفسها فيحتاط لهذه المسألة. طب هنا بارك الله فيكم مسألة مهمة، أن الإنسان يدع شهوته، وهذه فيها نوع من الشهوة، هذا لا يعني الحديث أنه يفعل ذلك دائما، وإنما إذا حصل قبل زوجته أو باشره فلا بأس. لا مو قصة أخوية وكذا، ما في قبلة أخوية بين المرأة والرجل، وإنما بارك الله فيكم القضية هي أنه ننتبه للمسائل مثل هذه الأحاديث، لا يعني أن الإنسان يأخذها عادة. بارك الله فيكم. عائشة رضي الله عليها زاكت، تفضل. لا سؤال، لا أنا فكرتك بدكتور رح توضع بعدين. عائشة رضي الله عليها زاكت ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات جكست während er fasten war und er hat auch mit seiner Frau Vorspiel gehabt während er fasten war, aber er hat sich kontrolliert. Ich kann das nicht anders erklären. Du lachst, ja? Ja, sag mir ein anderes Wort. Sag mir. Ja, so steht im Hadith. Was soll ich machen? Alhamdulillah. Das ist bei Bukhari Muslim. Und in einer Überlieferung in Ramadan. Der Prophet Sallam hat seine Frau geküsst und er hat auch, barakallahu fikum, mehr als küssen Sallallahu alaihi wasallam gemacht, aber er hat kein Geschlechtsverkehr gehabt, Sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er hat seine Frau berührt. Okay, besser als das Wort vorspielen. Er hat seine Frau berührt, er hat sie geküsst, aber er hat natürlich kein Geschlechtsverkehr gehabt, Sallallahu alaihi wasallam. Was bedeutet dieses Hadith, barakallahu fikum? Die Gelehrten sagen, dieses Hadith ist, dass man aufpasst, wenn man seine Frau während des Fastens küssen will oder berühren will. Aisha radhiyallahu alayha wurde auch gefragt, darf man seine Frau berühren, wenn man fastet, dann sagt sie nein. Da hat man gesagt, aber der Prophet hat das getan. Sie hat gesagt, ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte sich kontrollieren. Als ob sie sozusagen verstanden hat, das ist nur speziell für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber die anderen Gelehrten sagen, nein, das ist nicht nur für ihn speziell, sondern das ist für diejenigen, die sich auch kontrollieren können. Und deshalb gibt es, barakallahu fikum, verschiedene Ansichten von den Gelehrten diesbezüglich. Die erste Ansicht ist von Malikiten, die sagen, berührende Frau während des Fastens, oder, ich meine, berühren jetzt nicht berühren, normale berühren, ne? Nicht anfassen, sondern mehr als anfassen. Al-Mubashara bis zu. Mehr als küssen, mehr als. Malikiten sagen, das ist unerwünscht. Es gibt noch eine zweite Meinung von Gelehrten, die sagen, das ist verboten überhaupt. Drittens, eine dritte Ansicht, die sagen, das ist erlaubt. Viertens, manche Gelehrten sagen, wenn der Mann jung ist, dann darf er nicht. Wenn er alt ist, dann kein Problem. Weil die sagen, der junge Mann, der kann sich vielleicht nicht kontrollieren, aber der Alte schon. Und es gibt dafür eine Überlieferung von Ibn Abbas, das ist bei Abu Dawud und das ist auch sahih, authentisch, dass ein Mann zum Propheten gekommen ist und er hat ihm gesagt, darf man eine Frau küssen während des Fasten? Der Prophet sagte ja. Und dann kam ein anderer Mann und der hat ihm die Frage gestellt. Der Prophet sagte nein. Der erste war alt, der zweite war jung. Die fünfte Ansicht ist, wer sich kontrollieren kann, dann kann er küssen und kann er auch die Frau berühren. Außer Geschlechtsverkehr, der darf nicht. Wer sich nicht kontrollieren kann, dann darf er nicht. Und der Beweis dafür ist, barakallahu fikum, das erlaubt ist, das ist von Umar, radhiyallahu anhu, der kam zum Propheten, der hat ihm gesagt, ja, ich habe das nur so nachgelassen und ich habe meine Frau geküsst. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, wenn du deinen Mund spülst während des Fastens, ist es okay? Umar sagte ja. Der sagte ihm auch, das ist das Gleiche. Das wird, dass dies erlaubt ist. Aber das Problem bei dem Gelehrten ist, barakallahu fikum, und die unterschiedlichen auch Ansichten, wenn jemand seine Frau küsst oder berührt und der bekommt transparente Flüssigkeit oder Gelüstflüssigkeit. Was ist? Manche Gelehrten sagen, Fasten ist ungültig geworden. Andere sagen, das ist unerwünscht. Andere sagen, der sollte nachholen, als sozusagen als Sicherheit. Und manche Gelehrten sagen, es ist überhaupt nicht, weil er kein Geschlechtsverkehr gehabt hat. Der Autor, rahimahullah ta'ala, sagte, im Hadith steht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war fastend, aber da steht nicht, dass Aisha fastend war. Das steht von ihm. Er war fastend, aber von ihr nicht. Deshalb jetzt die Frage ist, wenn ein Mann und eine Frau, wenn ein Mann und eine Frau fastend sind, der Mann vielleicht kann sich kontrollieren, auch wenn die Frau sich nicht kontrollieren kann. Was können wir tun hier? Deshalb sollte man hier aufpassen. Das wird von Seiten der Frau, sagt ihm nein. Weil sie sich nicht kontrollieren kann. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري. الحديث ظاهره أن الأمران مفترقين، أن احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، ولم يقع ذلك في نفس الوقت. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم سيأتي فيما بعد. فالحديث دليل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أي احتجم وأعطى الحجام أجرته، وكان صائم وكان محرم، يعني مرة بالإحرام ومرة بالصيام، أو قد يفهم كان محرما وصائما، ولكن لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأحرم، لأنه لما كان في الإحرام كان مسافر، فما ما يصوم في السفر. وهذا الحديث بارك الله فيكم ناسخ لحديث شداد بن أوس 618 يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة إلا الترمذي. فهذا حديث شداد بن أوس أن الذي يحتجم والذي يحجم للناس ما معنى الحجامة؟ إخراج الدم الفاسد، إخراج الدم الفاسد. والحجامة بارك الله فيكم شفاء، وجبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لما لما لما لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الملائكة كانت تنادي النبي صلى الله عليه وسلم في كل سماء وتقول له أمر أمتك بالحجامة بالحجامة، لأنه الحجامة دواء. إن شاء الله الأسبوع هذا نعمل حجامة بإذن تعالى، هذا الأسبوع بإذن تعالى. فبارك الله فيكم هنا أفطر الحاجم والمحجوب. ف هذا قال أهل العلم أنه منسوخ، لأن حديث ابن عباس اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم كان بارك الله فيكم في عام حجة الوداع وهو سنة 10، وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم كان قبل ذلك. ولكن قبل قليل ذكرنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما، ما حرمهما. فإذا الحجامة محرم في الصيام، وكذلك بارك الله فيكم حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم في المصنف. لذلك الله تعالى على وأعلم أنه بارك الله فيكم أنه يجوز للصائم أن يحتجم وكذلك المحرم. وأما حديث أنس رضوان الله عليه أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي بعد ذلك الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم، هذا الحديث ضعيف منكر، ضعيف منكر بارك الله فيك. ولكن الصحيح أن الحجامة قد تكون أولا كانت، يعني أول شيء كانت الحجامة ما تجوز الصام، فيما بعد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والله أعلم. بارك الله فيكم حديث زكسون دات زبسن ابن عباس رضوان الله عليه زاكت داس تبقوفيت محمد صلى الله عليه وسلم حجامة داس يدود زيش شغطفن لسن هات زيش شغطفن لسن هات ذيغن إيه ام إحرام سوشتند فا إحرام سوشتند داس اسفن من بلغت وذفن عمره مخت وانت بقوفيت صلى الله عليه وسلم hat sich schröpfen lassen, während er fasten war. Während er fasten war. Das Hadith, das war Bukhari, das ist Beweis, dass man während Ihram und während Fasten Hijama durchführen lassen kann. Und diese Überlieferung ist eine Überlieferung, die eine andere Überlieferung aufgehoben hat. Annulliert hat oder abrogiert hat. Abrogiert hat. Das ist von Shaddad ibn Aus, dass der Prophet Muhammad s.a.w. an einem Mann von Al-Baqi' vorbeikam und der hat ihn gesehen, der hat Hijama gemacht. Der Prophet in Ramadan, der Prophet sagte, der Schröpfer und der Geschröpfte haben kein Fasten mehr. Das Fasten ist gebrochen für den Schröpfenden und der Geschröpften. Aber barakallahu fikum, diese Überlieferung ist aufgehoben. Es gibt dafür Beweise, mit Sicherheit, weil der Prophet Muhammad nicht verboten hat, während Fasten Hijama schröpfen. Und Barakallahu fikum, es gibt noch 619. Anas ibn Malik radhiyallahu alayhi hat erzählt, dass Ja'far ibn Abi Talib Hijama gemacht hat, sich schröpfen lassen hat, während er fastend war. Der Prophet kam vorbei und er hat gesagt, der Schröpfende und der Geschröpfte, die haben kein Fasten mehr. Und später, Anas hat das gemacht, dass er Hijama gemacht hat. Barakallahu fikum, das war Daraqutni, aber das ist eine sehr, sehr schwache Überlieferung. Munkar, das bedeutet, das ist abzulehnen. Diese Überlieferung. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Deshalb, man kann sagen, während Fasten und während Ihram darf man, barakallahu fikum, sich schröpfen lassen und darf man auch schröpfen. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. das gemacht hat. Manche Gelehrten sagen, Aftar al-Hajum al-Mahjum, dass wir, sie haben keinen großen Lohn. Sie haben keinen Lohn mehr. Und nicht das Bedeutung. Aber auf jeden Fall, man braucht nicht, weil die Sache klar ist. Barakallahu fikum, Hadith Anas und Hadith hier, das Hadith von Shaddad, die waren vorher. Hadith von Ibn Abbas, das war später, das war im 10. Jahr. Nach der Auswanderung. Das hebt die anderen auf, annulliert die anderen Hadithe, die davor waren. وعن عائشة رضي الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. ولكن بارك الله فيكم هذه الرواية صحيحة. أي يجوز للصائم أن يكتحل. يجوز للصائم أن يكتحل. بارك الله فيكم. عائشة رضي الله عليها أتسيلت دست بخوفيك محمد صلى الله عليه وسلم كحل gemacht hat während fastend war. Kuhl, das ist diese schwarze Färbung für die Augen, Wimpern. Das ist bei Ibn Majah und bei Tirmidhi. Manche Gelehrten sagten, dass diese Überlieferung nicht authentisch ist, aber das ist authentisch. Das ist authentisch und das ist in Sahih Ibn Majah. Barakallahu fikum, ist es erlaubt für einen Fastenden? Ist es erlaubt für einen Fastenden, diese Kuhl zu benutzen? Karl sagt man, ja? Karl Stift sagt man. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح. ما بارك الله فيكم أي مباحات الصوم. مباحات الصوم واضح. بعض أهل العلم هنا قالوا أنه لو نسي وأكل وشرب عليه أن يعيد ذلك اليوم احتياطا. ولكن أين الدليل؟ لا يوجد دليل على هذا بارك الله فيكم. إنما قاسوا على الصلاة. ولكن القياسات في العبادات باطل. وفي مسند الإمام أحمد أنها كانت مولى لبعض الصحابيات وكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بقصعة من ثريد فأكلت من هذه القصة، ثم تذكرت أنها صائمة، فقال لها ذو اليدين: الآن بعدما شبعت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتمي صومك، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. وذكر عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عليه أن رجلا أتاه وقال له: أصبحت صائما وطعمت. قال: لا بأس. أنا صمت وأكلت. قال: لا بأس. قال: دخلت على إنسان ونسيت وأكلت وشربت. فقال: لا بأس، أطعمك الله وسقاك. فقال له: طيب ذهبت إلى واحد آخر ونسيت وأكلت وشربت. قال له: أنت إنسان ما تتعود الصوم، ما تعود على الصوم. هذا باب فتوى الصحابة رضي الله عليهم. بارك الله فيكم. الحديث دليل على أنه من نسي فأكل وشرب وهو صائم فليتم صومه، فليتم صومه ولا يعيد، إنما أطعمه الله سقاه. طيب ما بأكل، شو استفاد من الصوم؟ هذا الله أطعمه. مو الواحد والله يروح يشرب يقول والله نسيت، لا، إنما إذا فعلا فعل ذلك. عائشة رضي الله عليها بارك الله فيكم، كان شو اللي منيش عائشة؟ أبو هريرة رضي الله عليه زاكته. ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته. Wer vergessen hat und während des Fasten isst oder trinkt, der sollte sein Fasten weiter fortfahren, mit Fasten fortfahren. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm zur Speise zum Trank gegeben. Allah hat ihm gespeist und zum Trinken gegeben. Das ist bei Bukhari Muslim. Und bei Al-Hakim: wer in Ramadan gegessen hat oder wer das Fasten gebrochen hat, aus Vergesslichkeit nachzuholen, und er braucht keine Sühne zu geben. Das ist sahih. Und das ist hasan, diese Überlieferung ist hasan. Eine Person fastet und diese Person isst oder trinkt. Allah hat ihm das gegeben. Der sollte weiter fasten. Die Person sollte weiter fasten. Nicht, dass man sagt, ja, da brauche ich nachzuholen. Du brauchst nicht. Es gibt manche Gelehrte, die das sagen. Da braucht man nachzuholen. Es gibt keinen Beweis dafür. Der Beweis ist total was anderes hier, weil Hakim, der sagte, sallallahu alaihi wasallam, wer vergessen hat und das Fasten gebrochen hat, der braucht das Fasten nicht nachzuholen und der braucht auch keine Sünde zu geben. Es gibt nicht deutlicher als diese Überlieferung, barakallahu fikum. Und ein Mann kam zu eine Frau, die war bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die hat gegessen und die war fastend. Sie hat gesagt: oh, ich faste Dhul Yadayn, sagte ihr, nachdem du satt geworden bist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: mach dein Fasten weiter. Das ist eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat dir das gegeben. Zu Abu Huraira kam eine Person, der hat ihm gesagt: wenn ich fasten will und stehe auf und dann vergesse ich und esse ich. Abu Huraira radhiyallahu anhu sagte: es ist kein Problem, mach dein Fasten weiter. Der sagt ihm: wenn ich eine Person besuchen will und ich esse auch und trinke bei ihm, der sagt ihm: kein Problem, mach dein Fasten weiter. Denn wenn ich noch eine dritte Person besuche und ich vergesse und ich esse und trinke bei ihm, der hat ihm gesagt: du bist eine Person, die nicht immer fastet. Du, das ist keine Gewohnheit bei dir. Deshalb, barakallahu fikum, wenn man fastet und vergisst man und dabei isst oder trinkt, dann ist das Fasten gültig man macht das Fasten weiter und man braucht nicht Barakallahu fikum, den Tag zu nachzuholen. Oder man braucht keine Sühne dafür zu geben, dass man aus Vergesslichkeit gegessen oder getrunken hat. Barakallahu fikum wa jazakumullah. Hier werden wir inshallah stoppen. Das nächste Mal, wir sind bei Hadith 622. Wir sind bei Hadith 622. Barakallahu fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Nabiyyina Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Ich